eigentlich bahnbrechend nur Günther und Klaus gewesen sind. Wobei ich Klaus ein bisschen mit Einschränkung sage, er hatte eine sehr spezielle Auffassung, aber es wird hier zu weit führen. Was ich also, Klaus kann man als Ergänzung mit ranziehen, da ist er ganz nützlich, aber eigentlich derjenige, der umfassender gearbeitet hat, das ist Hans-Efgar Günther gewesen. Und da sollte man sich sehen, dass man eine Auflage kriegt, die von 1930 bis aufwärts geht. Also nach 1933 sind dann noch immer Tausende neu gedruckt worden, aber er hat sie nicht mehr überarbeitet. Leider, ich wollte immer mal rangehen, weil ich die Rechte dran habe, beziehungsweise die Anthropologiegesellschaft. Der letzte Inhaber des Lehmanns Verlages, Herr Spatz, hat uns die Rechte übertragen an dem gesamten anthropologischen Schrifttum. Also ich kann den Günther wieder auflegen, wenn ich will. Und man sollte das vielleicht überarbeitet auch mal machen. Aber das ist alles so eine Zeitfrage. Was soll man alles sonst noch machen? So. Aber das ist also, wäre eine wertvolle Geschichte, das zu machen. In den Auflagen 30 bis 33 und später war nämlich die felische Rasse noch drin und die ostbaltischen, die hatte er ursprünglich nicht mit drin. Da war noch ausgegangen von Deniker und anderen Forschern, die weniger Rassen angenommen haben. Und nachher ist er dann zur Auffassung gelangt, dass da noch eine sudetische Rasse war, die ist dann später wieder weggefallen. Also letztendlich ist man zur Auffassung gelangt, die Europiden, also der Großrassenkreis der Europiden, besteht also einmal aus den Lapoiden, den Lappen praktisch, kann man das so sagen. Wenn man da ganz im Norden mal anfängt, dann den Nordiden, den nordischen Menschen, den felischen Menschen oder dalischen Menschen, dalophilische Rasse hat man dazu auch gesagt, weil sie in Westfalen und in Dalarne, im schwedischen Dalarne besonders häufig sind. Das sind so diese breiten Typen, so diese, die man also nicht wegkriegen kann. Pommern gehören also auch dazu. Ja, also so richtig, ja, nur ein bisschen größer als Weinschenk, aber sonst vom Weinschenk, vom Prinzip her schon. Wobei die also, Weinschenk ist zu beweglich. Der hat also vom Nordischen her, hat er diese Beweglichkeit. Die Nordischen sind durchaus, das hat Brünn festgestellt in Norwegen, die Nordischen sind durchaus gesprächiger. Günther hat hier noch die Meinung vertreten, also die seien so schweigsam, die sind nicht schweigsam, die plappern wie ein Buch. Viele jedenfalls. Aber die Felischen, die sind also schweigsam. Und für die Felischen, nicht für den nordischen Menschen, trifft dieser Witz zu, wo also Hein zu Klaas geht und sie sitzen am Meer und gucken sich 3 Stunden lang Sonnenuntergang an und nach 1,5 Stunden sagt Klaas zu Hein, schöner Sonnenuntergang heute. Und Hein sagt, Und dann geht Hein nach Hause und dann fragt seine Frau, wie war es denn? Und da sagt er, Klaas war zu geschwätzig. So, also das ist felisch. Und das ist nicht nordisch. Und diese Unterschiede, die könnte man vielleicht ein bisschen genauer herausarbeiten. Diese Treue, dieses Treuegefühl ist auch typisch felisch. Das wurde ja auch der nordischen Rasse zugesprochen. Das ist nicht so sehr nordisch, das ist mehr felisch und ein paar andere Sachen auch. Man hat die eben am Anfang alle blonden, blauäugigen Menschen zusammengepackt in eine Rasse und nachher hat man gesehen, das sind eigentlich 3 Rassen in unserem Bereich und dann hätte man eigentlich noch ein bisschen mehr aufgliedern müssen. Aber das mal so als kleine Anekdote bei diesen Sachen. Es gibt eben Unterschiede, wobei man sich auch nicht hinstellen kann und kann sagen, das Gesprächigere ist besser als das Schweigsame. Das ist also eine Auffassungsgabe. Der eine findet das als geschwätzig und der andere sagt, mein Gott, ist der wortkarg. Zu dem kriege ich überhaupt keinen Kontakt. Ja, ich kann mit dem überhaupt nichts anfangen. Da sitzt man nur und schweigt. Das ist doch grauenhaft. Ja, so stur, ja, die sturen Norddeutschen. Das ist also dieser Punkt, der dahinter kommt. Aber die Menschen sind treu wie Gold und wenn der Deich bricht oder was, dann geben sie das letzte dann Hemd für den Nachbarn und dann helfen sie also bis sonst was und setzen sich sonst wie ein. Das ist eben dann auch wieder so eine Eigenart, die stecken drin. Und sie haben, wenn man denkt, die haben kein Temperament, das ist also ein Vulkan, was in denen brodelt. Ne? Also das muss man auch sehen. Das ist also alles nicht so ganz einfach mit der Rassenbetrachtung. Dann gibt es noch die alpine oder ostische Rasse. Das sind eben diese Rundköpfigen, die haben mehr dunkle Farben, mehr dunkle Haare, dunkle Augen und sind sehr für Heim und Herd, sind sehr dörflich gesonnen, sind sehr für die dörfliche Gemeinschaft. Also auch das ist das. Die kamen aber bei Günther etwas zu schlecht weg. Das muss man also auch mal als Kritik sagen. Und das war dann also auch so ein Punkt, wenn das dann damals in der Schule so losging und man dann gesagt hat, also das war dann schlecht. Ich habe mal eine gesprochen, die im Dritten Reich in der Schule war. Die wetterte so gegen die Rassensache und da sage ich, mein Gott, Sie sehen doch hier, also sind doch eigentlich ziemlich vorwiegend nordisch. Ja, sagt sie, nur weil ich mir die Nase habe operieren lassen. Und warum hat sie sich die Nase operieren lassen? Die hatte also so eine kleine Stupsnase und ist in der Schule immer als Beispiel für die ostbaltische Rasse hingestellt worden. Und die kam bei Günther auch nicht so furchtbar gut weg. So, das hat so gewirkt, dass dann also sie sich hinterher die Nase hat operieren lassen. Sie wollte also diese kleine Stupsnase nicht mehr haben. Sie wollte also eine richtig schöne, gerade nordische Nase haben. Das, so sollte man das nicht machen. Also es ist völlig verkehrt, also nur in eine Klasse reinzugehen oder bei Schulkindern und zu sagen, also du bist nordisch, du bist dies, du bist das, du bist jenes. Also einmal ist kann der Lehrer das so gut auch nicht beurteilen. Da braucht man schon viel Erfahrung, um das beurteilen zu können. Und zum anderen ist es dann oftmals verletzend, jedenfalls dann, wenn da so eine gewisse Wertung dran geknüpft wird. Und wenn man sagt, wie das Klaus gesagt hat, der nordische Mensch ist der Leistungstypus. Das ist so ein bisschen überzogen. Der nordische Mensch leistet zwar viel, aber der nordische Mensch lache auch auf den Bärenhäuten. Das sind mehr so stoßweise Arbeiter. So dieser emsige Bienenfleiß, der liegt eigentlich mehr den ostischen und der ostisch-alpinen Rasse. Also die so schaffe Häuslebauer und so weiter, das ist nicht unbedingt nordisch. Und deswegen, die Nordischen haben großartige Sachen gemacht. Und wenn sie von einer Idee besessen sind, so wie Werner von Braun, so ein typischer Nordischer, dann arbeiten die rund um die Uhr, um ihr Ziel durchzusetzen, Weltraumfahrt. So, das war sein Traum als kleinstes Kind. Und das sind die großen Entdecker oder Nansen am Nordpol oder was. Er will den Nordpol oder einmal rund um die Welt oder was auch immer. Die setzen sich irgendwas in den Kopf und sind dann ganz fanatisch auf dieses Ziel ausgerichtet und ohne Rücksicht auf eigene Verluste, ihr eigenes Leben wird das dann durchgesetzt. Das ist nordisch, aber das ist zwar eine Leistung dann, aber man kann eben sie nicht als den eigentlichen nur Leistungstypus hinstellen. Und wenn man das dann so tut, dann ist natürlich, fühlt jeder, der nicht dazu gehört, sagt, ich bin nun also ein Nicht-Leistungstypus. So, und dann fängt er sofort an und ist gegen die ganze Rassenbetrachtung und findet diese ganze Rassenbetrachtung blöde und schlecht und unschön. Und dann kommt man natürlich auch zum Punkt, das muss man auch sagen, dann kommt man zum Begriff Rassismus. Und damit will ich jetzt zum zweiten Begriff kommen. Rasse, das ist der eine. Wir haben das von Art abgegrenzt. Und wir können Rasse eigentlich eben auch sehen. Ich will nur, vielleicht bevor ich zum Rassismus komme, noch einen Punkt sagen. Man versucht heute, den Rassenbegriff umzufälschen. Also bis etwa Mitte dieses Jahrhunderts war es völlig klar, es gab auf der Welt etwa um die 35 Rassen. Da waren sich eigentlich alle Gelehrten mehr oder weniger einig. Man hat das dann festgestellt und man kann es recht gut feststellen, auch dort, wo nicht so viele Rassen sind. In unserem Raum gibt es 6 Rassen. Die mittelländische Rasse, die spielt noch eine Rolle. Die habe ich hier nicht erwähnt, die ostbaltische Rasse auch. Dann, wenn man weiter die Europiden sieht, dann gibt es noch die vorderasiatische und die orientalische Rasse. Juden setzen sich aus diesen beiden Rassen zusammen, Araber aber auch, nur in unterschiedlichen, Armenier auch. Also so das, was man so als typisch jüdisch sieht, das findet man in Armenien viel häufiger als in Israel. Ganz erstaunlich. Also wenn Sie so einen typischen Juden sehen wollen, müssen Sie nach Armenien gehen. Da sieht man die also überall. Das ist eben so, das liegt auch mit daran, dass eben nach Israel vorwiegend Idealisten gegangen sind, die eigentlich dort nur Steine und Brot ernten konnten, jedenfalls die ersten Generationen, bis Israel aufgebaut war. Das sind wirklich Leute gewesen, die dort enorm haben Entbehrungen haben müssen. Und es sind also auch nur, ist eine ganz kleine, winzige Auslese aus dem Judentum gewesen, die da ist. Und das war zum Teil wiederum eine nordische Auslese. Ich habe mich gewundert, wie viele blonde und blauäugige Menschen ich in Israel gesehen habe, als ich da war. Ich habe da mal Zeugen vernommen, nicht weil ich also Rabbiner-Vergangenheit habe, sondern ich bin also habe einen sogenannten Kriegsverbrecher verteidigt. Und dann haben wir in Israel Zeugen vernommen und dann war das so, dass also ich auf Staatskosten dann eine Woche im Sheraton-Hotel untergebracht war. Und dann habe ich dann natürlich meine anthropologischen Studien getrieben. Das zweite Mal ging es dann nicht mehr, da hat Begin mich nicht mehr reingelassen. Das ging ganz groß über den diplomatischen Weg. Also damals Außenministerium, Begin an deutschen Außenminister, deutscher Außenminister an Hamburger Landgericht, Riegers unerwünschte Person in Israel. Also nur um Legendenbildung vorzuweisen, ich kann das schriftlich nachweisen, dass ich dort unerwünschte Person bin. Aber diese Sachen, ich habe mich gewundert letztlich, ich sah so diese typisch jüdisch mit dieser Sechsernase, nicht? Das ist also diese Nase, die wie so eine Sechs aussieht. Das ist also, wenn Sie die so nachmalen, das ist schon, und mit den Blumenkohlohren, wie dieser Raumschiff Enterprise-Mensch da oder so, also, oder dieser komische Commander da oder was, also, diese Blumenkohlohren, diese Nase, dann also diese hängenden Augenlider, die man dann hat, also so ganz merkwürdig hängende Augenlider. Das sind so typische Merkmale,